Ja, vielen Dank. Wir haben uns das ein klein bisschen anders überlegt, und muss ich das jetzt noch mal ein bisschen umkorrigieren. Wir haben gerade eben noch mal geredet, wir haben mich da ein bisschen rausgedrängt. Also ich werde tatsächlich am Anfang als Mitherausgeber versuchen, ein bisschen was über die Konzeption und die eigentliche Idee dieses Sammelbandes zu sagen, über die Entstehungsgeschichte auch, also auf welcher Veranstaltung das eigentlich beruht. Und also ein bisschen aus dem Vorwort auch, aus dem sehr knappen Vorwort vortragen. Und da haben wir uns gedacht, dass Zwie eine etwas ausführlichere auch nochmal Einführung in die Geschichte der SI gibt, einschließlich der eigenen Kritik an dem, was es dort teilweise gegeben hat. Und dass ich dann sozusagen als kleines Da Capo entweder gleich im Anschluss oder je nachdem wie lange das ist und wie eure Aufmerksamkeit dann ist, hier eine kurze Pause mache und ich dann etwas sage über das Zionismusverständnis der SI beziehungsweise das Missverständnis des Zionismus durch die SI. So, das war der Alternativplan. Wird auch nicht sehr viel kürzer werden, aber wir haben uns gedacht, das ist einfach sinnvoller. So. Ja. Ja, also in aller Kürze zu diesem kleinen Sammelband und warum es den eigentlich gibt und wie der entstanden ist. Dieser Band versammelt Vorträge, die auf einem gleichnamigen Symposium, also auch Spektakelkunstgesellschaft, die über die Situationistische Internationale, vor 2 Jahren in Wien stattgefunden hat. Dieses Symposium, nämlich in der Kunsthalle Exnergasse, im WUK und wird dann eben durch einige Beiträge ergänzt. Also nicht alle diese Beiträge waren auch als Vorträge auf diesem Symposium vertreten. Die Gruppierungen, die dieses Symposium veranstaltet haben, nämlich die Gruppe Café Kritik, das ist die Gruppe, zu der ich in Wien noch gehöre, und die Künstlergruppe Monochrom, eine in Wien ansässige Gruppierung, die entstammen ebenso wie die Herausgeber und auch die Autoren dieses Bandes sehr unterschiedlichen Theorietraditionen, zwar so unterschiedlichen Theorietraditionen, dass die Formulierung von gemeinsamen Positionen allgemein in Bezug auf Gesellschaftskritik, aber eben auch speziell in Bezug auf die bei der Bewertung von Guy Debord oder der SI insgesamt schwierig ist. Zwar teilen die Autoren des vorliegenden Bandes natürlich einige Grundannahmen in ihrer Kritik, ansonsten wäre so eine Zusammenarbeit ja wahrscheinlich auch gar nicht möglich gewesen, doch sie entstammen eben, wie gesagt, keineswegs einem einheitlichen Theoriespektrum oder Kritikspektrum. Inwiefern sich das dann auch in den Beiträgen dieses Bandes niederschlägt, werde ich dann anhand von einem ganz kleinen Beispiel kurz demonstrieren oder zumindest kurz illustrieren, also kurz anreißen. Einigkeit, denke ich, besteht sowohl bei den Herausgebern als auch, ich glaube, bei allen Autoren dieses Bandes doch darin, dass es heute geht gegen die kulturindustriellen Vereinnahmungsversuche, Debord und die SI in ihrem revolutionären Anspruch ernst zu nehmen. Keineswegs geht es um sowas wie eine Indienstnahme de Bors, wie es in einer Rezension, in einem Bericht zu diesem Symposium, was wir in Wien abgehalten, hieß. Keineswegs geht es um so eine Indienstnahme. Es ging und geht vielmehr darum, um eine Diskussion der Vorstellung der Situationistischen Internationale vor dem Hintergrund der gesellschaftskritischen Diskussion, wie sie ja in den letzten 15 Jahren nochmal relativ intensiv und mit einem neuen Fokus, nämlich insbesondere auf sowas wie Wert- und Fetischkritik, eingesetzt haben. Maßgeblich vorangebracht wurden solche Diskussionen in Bezug auf die SI, denke ich, tatsächlich durch diese Einführungsbändchen von dem Autorenkollektiv Wiener Baumeister Zwie Negator. Sowohl in den Beiträgen von Wiener Baumeister Zwie Negator in diesem Band, also sind gleich mit 2 recht ausführlichen Texten da vertreten, als auch in meinem Beitrag in diesem Band, geht es in erster Linie darum, den expliziten Bezug von Debord auf die marxische Kritik der politischen Ökonomie herauszuarbeiten. Warum diese Schwerpunktsetzung? Debord und die SI haben in den letzten, sagen wir 15 Jahren, ja auch im deutschsprachigen Raum eine etwas verstärkte Aufmerksamkeit erhalten. Am Beginn des 21. Jahrhunderts werden zum Beispiel die Ausstellungen von ehemaligen Situationisten selbst im Massenblatt DB Mobil angekündigt, das mir irgendwann, wenn ich in Intercity gefahren bin, in die Hände gefallen, wo Debord und seine Mitstreiter quasi als Kostverächter präsentiert werden, die, Zitat, das Streben nach materiellem Überfluss verurteilt hätten. Debords Hauptwerk, die Gesellschaft des Spektakels, wurde in den 90ern neu aufgelegt und auch durch Ausstellungen wie zum Beispiel jene in Wien 98 oder dann auch in Karlsruhe 2001 wurde das Augenmerk von einer etwas größeren Öffentlichkeit auf die Aktivitäten des Situationisten gelenkt. In der Regel ging diese verstärkte Rezeption allerdings mit einer ganz eindeutigen Reduzierung der Anliegen von Debord und anderer Situationisten einher, nämlich eine Reduzierung auf Kunst oder Kultur oder auch medientheoretische Fragestellungen. Je größer also die Begeisterung und das Interesse für die kunst- und kulturkritischen Schriften von Debord wurde, desto weniger Beachtung fand die radikale Gesellschaftskritik, die aber dieser Debordschen Kunst- und Kulturkritik natürlich zugrunde liegt. Nur ein Beispiel zu nennen, ich weiß nicht, ob das hier überhaupt bekannt ist, in der linken österreichischen Zeitgastpostille Malmö gab es ein ganze Thema oder mehrere Themenseiten zu den Situationisten, wo es alle möglichen Artikel über ganz viele Aspekte der situationistischen Kritik gab, die aber ohne jeglichen Hinweis auf die Kritik der politischen Ökonomie ausgekommen sind. Ein anderes Beispiel, Michael Hart und Antonio Negri integrieren de Bons Analyse des Spektakels in ihr ebenso, wie ich denke, vitalistisches wie antikommunistisches Geschwafel von einem Empire. Die de Bonsche, eben aus der Kritik der politischen Ökonomie entwickelte Kategorie des Spektakels, wird dabei in den aufgeblasenen Begriffsapparat poststrukturalistischer Theoriebildung integriert. Sebastian Reinfeld, wenn ich es richtig sehe, ursprünglich aus Frankfurt kommend, begeistert sich in der Zeitschrift der Grünen Bildungswerkstatt in Österreich für die, Zitat, wunderschönen Texte der Situationisten, aber eben ohne die in ihnen propagierte radikale Kritik wahr oder gar ernst zu nehmen. Stattdessen macht sich jemand wie Reinfeld dann vor dem Hintergrund situationistischen Praktiken Gedanken über etwas, das de Bort Zeit seines Lebens verabscheut hat, nämlich, wie Reinfeld schreibt, die besseren Konzepte und ihre zähe Umsetzung, also nichts anderes als konstruktive Oppositionsarbeit. Es ist aber nicht nur der sympathische Hang zur destruktiven Kritik, der de Bort stets vom Elend der Mainstream-Linken abgehoben hat, was ihn schon immer in Opposition zum opportunistischen Scheinradikalismus des Marxismus-Leninismus wie auch zum sozialdemokratischen Reformismus setzte, war eben der Bezug, der ganz explizite Bezug auf die marxische Wert- und Fetischkritik. Die marxische Wert- und Fetischkritik, deren Implikationen im Mainstream-Marxismus ja fast 100 Jahre ignoriert wurden und nur bei Dissidentendenkern, eben wie Karl Korsch oder dem jungen Lukács, bei Adorno oder Walter Benjamin Beachtung gefunden haben. Da kann ich noch einen kleinen Werbeblock einschieben. Von mir gibt es da noch ein anderes Buch zu kaufen, Fetisch und Freiheit, wo es vor allem im ersten Teil genau um die Rezeption der marxischen Fetischkritik geht, also nämlich genau um Leute wie Lukács, Korsch, Adorno und eben auch de Bort.